Liebe Plattenfreunde, bevor Sie sich die Platte Ihrer Wahl anhören, bitten wir einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Platten von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Plattenwirtschaft, FSP, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Hören Sie sich nur mit Ihren Kindern Platten an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und auch deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Platten anhören, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigabe und bitten Sie sie, insbesondere ältere Geschwister, mit darauf zu achten, dass sie sich keine Platten gemeinsam anhören, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit AOK.